Das hätte ich aber gerne. Im Sommer 94, da geht es für uns wieder los. Mit Sack und Pack in die United States. Die Stimmung war einfach riesengroß. Mit einem Flieger über den großen Teich landeten wir im Mamiland. Und so ziehen wir durch die Straßen mit einer Baseballkeule in der rechten Hand. Wir sind nur wegen einer Sache hier, die Zermatschung der Holländer. Denn Deutschland, hör, wie dieses Ding dann klingt, wenn der ganze Mob es zusammen singt. Deutschland, Deutschland, Deutschland wird wieder Weltmeister sein. Deutschland, Deutschland, für dich werden wir schreien. Deutschland, Deutschland, für dich werden wir schreien. In der heißen Sonne, schwülen Luft, da wird gesungen, was das Zeug hält, und jeder trägt ein schwarz-weiß-rote Luft. Siege werden gefeiert, Niederlagen kennen wir nicht. So war schon immer und so wird es bleiben. Es gibt keinen, der diese Serie bricht. Im Endspiel sind wir gelandet, und zwar's von vornherein klar. Wir werden wieder Weltmeister sein, genauso wie es vor 4 Jahren war. Deutschland! Deutschland! Deutschland wird wieder Weltmeister sein. Deutschland! Deutschland! Für dich werden wir schreien. Deutschland wird wieder Weltmeister sein. Deutschland, Deutschland, für dich werden wir schreien. Deutschland wird wieder Weltmeister sein. Deutschland, Deutschland, für dich werden wir schreien. Deutschland wird wieder Weltmeister sein. Deutschland, Deutschland, für dich werden wir schreien, werden wir schreien. Ha ha ha ha.